Hi, bevor es losgeht, hier nochmal ganz kurz ein kleiner Hinweis. Die liebe Truppe von Echsen und Keller hatte zum DM-Tausch eingeladen. Das bedeutet, jetzt haben wir es den 5.28.24, just an diesem Tag, wo ich auch hier die zweite Staffel Samhold hochlade, gibt es auf dem Podcast Echsen und Keller, findet ihr auch natürlich in Spotify und alle typischen in euren Podcatchern und überall, gibt es dann heute auch am 5.8. die erste Folge Star Trek Adventures, die ich meistere für Echsen und Keller, und dann demnächst wird Sascha hier auf Questcast dann auch nochmal was leiten. Da müssen wir gerade eben, aber sammeln wir gerade noch alles soweit zusammen. Aber dann haben wir unseren DM-Tausch abgeschlossen. Aber hier, wie gesagt, nochmal der Shoutout. Guckt gerne nochmal bei Echsen und Keller rein. Da kriegt ihr ein Sci-Fi-Abenteuer schön im Star Trek-Universum mit einer sehr guten Spielerschaft, wo ihr einige auch wahrscheinlich wiedererkennen werdet. Und ja, ansonsten, ja, geht's jetzt hier weiter mit der zweiten Staffel Samhold. Questcast Dungeons and Dragons. Keine Zeit für Kuchen. Und damit ein Halli und ein Hallo zur zweiten Staffel von unserem D&D-Abenteuer Samhold, das langweiligste Dorf in ganz Verun. Und ich bin immer noch der Henrik, wie ihr unschwer hören könnt. Und ich bin auch immer noch am selben virtuellen Tisch wie unsere Charaktere und SpielerInnen vom letzten Mal. Hallo Alina, hallo Marcel, hallo Sascha und hallo Ray. Hello. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ich bin der Sonson. Wie geht das denn so hier? Hallo. Ja, wir lernen gerade, wie man Mikrofone benutzt. Das ist, ist auch super. Ich mache seit sieben Jahren Podcasts, aber ja, das sollte ich auch mal lernen vielleicht. Ja, ich guck mal, ich habe auch jetzt erst daran gedacht, dass man bei dem Mikrofon vielleicht auch über OBS mal so ein paar Filter einstellen kann, damit das 70 Euro Mikrofon irgendwie nach 100 Euro klingt, so nach dem Motto. Naja, hätte ich auch vorher mal drüber nachgucken können. Aber ja, altbekannte Runde, wie beim letzten Mal. Und ja, was gibt's Neues? Also die Runde ist gleich geblieben. Wir spielen ungefähr, wenn ihr das jetzt hört, jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, ist das ungefähr ein halbes Jahr auseinander. Also ist gar nicht so lange weit hinweg. Die Spielrunde hat sich nicht geändert und nach wie vor sind unsere Vorgespräche sehr lang und ausladend. Deswegen wird es wahrscheinlich noch eine, also finde ich sehr gut, aber das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir sehr viele Sessions noch haben. Ich schreibe einfach mehr Termine im Doodle raus. Ich schreibe einfach so 20 Termine im Voraus raus und dann haben wir das ausgeglichen. Ist ja auch schön. Wobei man sagen muss, dass Lang- und Ausland nicht nur die Vorgespräche sind, sondern auch das Spielen. Ne? Also Higgledy&D ist real. Was ist ansonsten noch passiert? Was wissenswert wie? Achso, wenn ihr komischerweise Staffel 2 angemacht habt, glaube ich, ist es ganz gut, wenn ihr erstmal Staffel 1 anhört. Wir haben einige One-Shots hier auf dem Kanal, ja, aber ich denke mal, es macht hier schon Sinn, damit ihr versteht, wer, wie, was, warum und so, dass ihr wirklich in Staffel 1 erstmal reinhorcht und damit ihr auch versteht, worum es geht. Wenn ihr eher One-Shots sucht, gibt es ganz viele Cthulhu- und Rattenabenteuer und dergleichen hier auch auf dem Kanal. Da kann man trotzdem ganz gut und auch in ähnlicher Aufnahmequalität, also da könnt ihr dann auch einsteigen. Wenn ihr trotzdem Staffel 2 hören wollt, auch okay. Dann müsst ihr euch das halt zusammenschreiben alles. Und was ist ansonsten noch passiert? Es gab einen Charakteraufstieg. Also alle haben jetzt inzwischen schon das, wo immer alle sagen, Level 1 ist langweilig. Kann ich so nicht bestätigen. Es haben jetzt aber alle Level 2 und haben ein paar mehr Lebenspunkte. Und ja, hat sich doch für ein paar hat sich ein bisschen was geändert. Da müssen wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir da, vielleicht kriegen wir am Anfang so ein bisschen noch was von euch erzählt, was vielleicht passt oder was ihr preisgeben wollt, wo ihr sagt, das ist vielleicht nochmal ganz gut zu wissen. Und wir haben so ein bisschen nebenher, ich habe mal von dem Tool One More Multiverse mal erzählt. Das ist so eine Plattform auch, wo man virtuell, so eine Pixel-Plattform, wo man dann halt zusammen theoretisch auch drüber spielen könnte. Das sieht so ein bisschen aus wie früher, so Super Nintendo-Spiele. Und dann kann man halt eine Figur übernehmen und dann kannst du einen GM haben und so, wie man das so sich vielleicht vorstellt, auch bei so virtuelles Tabletop-Spielen. Und da bauen wir hin und wieder mal so ein bisschen was vom Dorf nach oder sowas. So, da fällt vielleicht hin und wieder nochmal ein Screenshot für euch ab in der Beschreibung oder in dem Infopaket, was wir dann immer verlinken in der Folge. Das ist dann so über den Discord-Link und so. Ich glaube, ich hatte das in der Vergangenheit schon mal erwähnt. Da kann man, um sich das ein bisschen vorzustellen, wie sieht das denn eigentlich so zum Beispiel bei Dahlia so aus in der Hütte oder wie sieht das Dorf so ein bisschen aus oder sowas. Da hat man so eine kleine, ich nenne es mal Inspiration, wie kann das Ganze eigentlich aussehen. Wir benutzen das nicht zum Spielen, nicht direkt, aber es ist so um Worldbuilding und mein Notion.so für Dungeon Master GM-Notizen so weit mit ein bisschen miteinander zu verbinden, ist das sehr praktisch. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr selber irgendwie an Pen and Paper das virtuell macht, Notion.so und One More Multiverse, auch ganz schick, um so ein bisschen was einfach zu bauen und auch andere zum Bauen einzuladen. Ansonsten habe ich irgendwas vergessen. Ist irgendwas noch passiert bei euch selber, was wir noch, es sind immer noch, ihr macht immer noch dieselben Sachen. Ja. Ihr seid immer noch begeistert von, ja, Baldur's Gate spielen jetzt alle oder fast alle. Oh ja, oh ja. Early Access. Ah. Early Access für immer die noch, PS5. Jenny from the Block, also da hat sich nichts geändert. Um mich auch mal zu daten. Ah, schön. Schön. Okay. Dann, nach wie vor, wenn ihr noch zu unseren Mitspielerinnen, Mitspielern so ein bisschen was gerne wissen möchtet, was sie so im Social-Media-Kram oder in ihrer Arbeitswelt oder in der Podcast-Welt von Ex und Keller zum Beispiel, Link ist natürlich wieder in der Beschreibung, wie man das halt so kennt. Ach so, und dann nochmal, wo wir jetzt gerade am Anfang sind, da, ich muss es leider, hier kommt nochmal der Werbeblock ohne Emma One-Matratze. Wenn ihr jetzt zufällig, wenn ihr das mögt und so, wäre cool, wenn ihr das, weil ich nicht mehr wirklich über Twitter oder sowas irgendwie Werbung machen kann. Das war so die einzige größere Werbequelle, wenn ihr irgendwie Leute habt, die finden Rollenspiel cool oder sollten es cool finden. Teilt es doch vielleicht mal, dann das wird uns freuen. Oder bei Spotify kann man, glaube ich, nach ein paar Minuten, wenn man was gehört hat von dem Podcast, kann man auch eine Bewertung lassen. Das wäre cool. Das würde mich freuen. Könnt ihr auch, wenn ihr Scheiße findet, einen Stern mal. Das ist auch okay. Aber da sowas nur noch mal kurz erwähnt. Vielleicht mögt ihr da ja was machen. Oder uns schreiben und sagen, hey, cool. Oder warum, was ist mit der Knochenkuh? Oder so. So was euch so. Immer gerne. Ja, was die eigentlich? Vollkaskuh, ich werde sie nie vergessen. Ja, was ist mit der eigentlich? Okay. Gut. wir wollten ja spielen. Ich bin schon wieder ganz ruhig. Wir wollten ja spielen und ihr müsst ja auch mal so ein bisschen was, wissen, was ist jetzt, worauf lasst ihr euch ja jetzt eigentlich ein, was ist eigentlich passiert? Und ich mag euch ein bisschen Intro geben. Wie gesagt, unsere die Spielerschaft weiß gar nicht so viel, glaube ich, was ich bisher irgendwie vorneweg gesetzt habe. Und auch so ein bisschen gebe ich euch auch so die Kontrolle über manche Sachen, die ihr dann einfach behaupten könnt. Und dann roll ich damit. Müsst ihr gucken, wie. Also. Ein proper Intro hier machen. Also. Es sind inzwischen ungefähr 2 Wochen seit unserem letzten Abenteuer vergangen. Und die 2 Wochen ist schon eine ganze Weile schon so ein bisschen was passiert. Also wir erinnern uns, es gab da ja einen Zwischenfall mit, ihr dachtet, Lina Witterfels, das ist ja eine ganz korrekte Händlerin, die ist wahrscheinlich, die will ja nur ein paar Stühle verkaufen und dann fährt die wieder. Und dann dachten sich halt so nach dem Motto, Notizen, dachten sich dann ja auch dementsprechend mal Eras und Nyx, ach naja, kannst du schnell eine Münze mitmachen. Azrael und Dahlia haben sich wahrscheinlich gedacht, juhu, kommen neue Schüler ins Dorf, endlich. Ja, war wohl nichts so wirklich. In unserem Dorf Samhold, wo ja irgendwie allerlei lustige Gestalten irgendwie ihr Zuhause gefunden haben, aus unterschiedlichsten Gründen auch, wo dann auch das Echsenwesen dann mal neben dem Kenku wohnt, so nach dem Motto, und ein Tiefling Bürgermeister sein kann, wider Willen, naja. Naja, und es hat sich ja irgendwie so ergeben, dass ihr gerne zwischendurch zur Hilfe nochmal gerufen wurdet, ob ihr vielleicht im Dorf ein bisschen was unterstützen könnt, habt ein paar Leute kennengelernt. Noch lange nicht alle im Dorf, also da sind durchaus auch noch ein paar mehr. Aber ja, ihr habt ja dann mit den Wegen so ein bisschen geholfen. Dachse, ein Echsenwesen, was euch dann auch so ein bisschen, ihr seid sehr häufig in Matsch gefallen, glaube ich. Ich erinnere mich. Es ist alles, Wege frei machen ist gar nicht so einfach und dann sind da noch Geister, Kühe, irgendwie Wald und dann, also es ist alles ein bisschen durcheinander gelaufen, aber zumindest die Wege, ihr habt, also die südlichen Wege sind schon wirklich, also die besten Wege. Man findet das Dorf jetzt anscheinend sehr, sehr gut. Es ist schön ausgeschildert und alle Baumstämme sind jetzt entfernt. Ja, und es begab sich dann irgendwie, dass anscheinend ein Himmelskörper meinte, auf das Dorf zu stürzen, wo ihr kurz danach auch wieder ins Dorf eingetroffen seid. Nicht zu vergessen, auch als wichtige Bewohner im Dorf Ximoxe, ein Betrachter oder eine Art von Betrachter, die ja irgendwie recht friedlich da waren und irgendwie nur im Dorf irgendwie die Leute zum Philosophieren irgendwie anregt, aber nicht von der Stelle rückt oder irgendwie Leute wegschießen will. Naja, und ihr hattet euch dann zurückgemacht auf dem Weg und hattet dann auch zwischendurch von Daxel, beziehungsweise eure Anführerin jetzt, Dahlia, ist ja jetzt durch ihre Expertise so lange aufgefallen, bis Daxel einfach gesagt hat, das ist jetzt so. Und seitdem hat eure Anführerin auch noch ein Ei mit dabei. Und ja, dann seid ihr zu viert wieder zurück ins Dorf, habt versucht irgendwie zu retten, was zu retten ist. Ihr habt alle eure Fähigkeiten, euer Wissen irgendwie untergebracht, um da nicht Lina Wetterfels, sondern eine Magierin aus Thai, eine rot gewandete, das ist, es sind immer die Magier von Thai. Es scheint ja irgendwie da Quatsch gemacht zu haben im Sinne von, dass dieser Himmelskörper da irgendwie reingestoßen ist in das Dorf, irgendwie auch in die Mitte, dass sich da ein Portal aufgemacht hat, aber ihr habt so weit hingekriegt, dass ihr sie, ich würde mal sagen, verscheucht habt. Sie ist zumindest in das Portal und der gröbste Schaden sind wahrscheinlich eine Tür, die ihr rausgerissen habt, ein paar Fensterscheiben, die irgendwie zersprungen sind und einige Dorfbewohner, die paralysiert würden, dadurch, dass Ximoxe anscheinend irgendwie angezapft oder als Katalysator irgendwie verwendet wurde. Aber es ist zumindest nicht der gröbste Schaden entstanden. Sagen wir es mal so. Das Dorf steht noch irgendwie und ja, einige im Dorf sind irgendwie paralysiert. Aber das Dorf gibt es noch. Und Zeitsprung, 2 Wochen. In den 2 Wochen ist es so, dass einerseits über die Zeit, so nach wenigen Tagen, dieses Portal sich irgendwann ziemlich rasch verfestigt hat. Vorher hattet ihr ja die Möglichkeit, irgendwie da zumindest mal irgendwie was reinzustecken oder sowas. Und das war irgendwie weird und ihr konntet da schon irgendwie, da wurde ja auch mal so ein Rabe durchgeschickt von Azrael irgendwie. Aber irgendwie hat sich das eher zu so einer festen Masse oder irgendwas Festes, sodass man da nicht mehr durchkommt. Das hat so über die Zeit, ist es so passiert. Wir haben immer noch einige Dorfbewohner, wenn nicht sogar alle, die paralysiert sind, die inzwischen vom Dorf gepflegt werden müssen. Also denen geht es wohl auch soweit alle gut, aber da die, naja, die müssen halt ja trotzdem irgendwie essen und alles. Und da kümmern sich jetzt alle drum mit vereinten Kräften, dass es denen trotzdem nach wie vor gut geht. Genauso wie auch Rahume, die es ja auch getroffen hat, die sich eigentlich euch in eurem heldenhaften Anschlag auf die Magierin anschließen wollte und dann so einen Paralysestrahl leider abgekriegt hat. Das heißt, unsere Taverne ist dann ja auch nicht mehr bewohnt. Und dann wäre so ein bisschen für mich die Frage, es an speziell an Nyx und an Eras, wo ihr ja eigentlich da nicht wohnt. Also man hätte euch schon allein auch, um euch irgendwie mal zu danken, also ich muss so ein bisschen noch weiter ausholen, in dem Moment, in den 2 Wochen hat sich auf jeden Fall schon total rauskristallisiert, dass das Dorf das so verstanden habt, dass ihr da wirklich als Heldenfiguren rausgeht, dass ihr das Gröbste irgendwie abwenden konntet, dass was da passiert ist am Himmel, kann man sich nicht wirklich erklären, was da passiert ist, ob das hervorgerufen wurde, ob das ein Phänomen einfach nur ist oder dergleichen. Man kann es sich nicht so richtig erklären, aber ihr habt, man weiß, ihr habt das Schlimmste wohl irgendwie verhindert hier für die 100, 200 Wesen, die dort wohnen. Und davon kann man auch so ein bisschen zehren. Also das ist schon für die Leute wirklich ein wichtiges Ding. Aber wie gesagt, Eras und Nyx haben ja gar keine Unterkunft. Und dann wäre schon mal die Frage gewesen aus Seiten Samhold, ob ihr nicht vielleicht die Taverne soweit zumindest zwischenzeitlich führen würdet oder dort bewohnen würdet. Ob das vielleicht für euch eine Option wäre, auch mit als Dank. Andererseits müsstet ihr Rahume dann auch vielleicht auch so ein bisschen unterstützen in ihrer paralysierten Art. Ist wahrscheinlich auch nicht immer lecker dann, aber naja. Aber hättet ihr bei sowas zugestimmt? Oder hättet ihr gesagt, ach nee, weißt du, so ein einzelnes Häuschen ist auch okay, wenn wir hinten links irgendwo eins finden. Wie würdet ihr beide darüber entscheiden? Weil bei Dalia und bei Azrael, naja, die haben ja schon ein Haus. Die brauchen ja nicht noch eins. Das wäre es. Hier gleich vehement der Kopf geschüttelt wird. Also da wollte ich gerade sagen, das hatten wir im Vorgeplänkel schon mal. Das wollte ich jetzt so machen. Ich habe eigentlich nicht bei Dalia gewohnt. Ich habe auch bei Ramune im Bücherregal gewohnt. Aber wenn, nachdem dann natürlich dann mein Bücherregal nicht mehr so gepflegt ist und wir vielleicht über neu gefundene gemeinsame Interessen ein bisschen gebottet haben, könnte sich Azrael durchaus vorstellen, die letzten 2 Wochen zumindest bei Dalia gewohnt zu haben mit ihrem Okay. Herzlich eingeladen. Vielen Dank. Die Taverne wäre auch verwaist in dem Moment. Also selbst es wäre dann halt deiner eigens alleine gewesen, aber es pflegt halt keiner und füttert dich auch keiner mehr und alles. Das ist natürlich sehr unkomfortabel. Also, Entschuldigung, ich muss nicht gefüttert werden. Ja, Azrael muss nicht gefüttert werden. Ist kein Haustier. Er wird eingeladen. Ja. Dankeschön. Ja, aber wie ist es denn mit Eras und Nyx? Hättet ihr da zugestimmt? Hättet ihr gesagt, ach komm, das machen wir, eine Taverne und zwischenzeitlich mal pflegen oder aufmachen oder so? Bringt ihr eine Vergangenheit mit sowas? Ja, bitte? Und denk dran, Eras, du sollst ausschenken dann und nicht selber. Ne? Das war tatsächlich auch so der erste Gedanke, der mir kam, dass Eras ja schon Erinnerungslücken an diese Taverne hat und wahrscheinlich, um so also ein bisschen da auch eine Bleibe zu haben, die jetzt vielleicht nicht die letzten Münzen irgendwie so aus der Tasche irgendwie kostet, wie auch immer, könnte ich mir schon vorstellen, dass er da zustimmt, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass er das besonders, also Gastronomie ist jetzt nicht so sein Ding, ne? aber ja, doch. Also ich glaube, so als Behausung oder zeitweise Unterkunft würde er das wohl annehmen und auch da was für tun. Das schon, ja. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, er war ja grundsätzlich so, dass er eigentlich ja nur mit der Händlerin auf der Durchreise war und auch Nyx war ja Teil dieser Durchreise, dass ihn die ganzen Gegebenheiten in diesem Dorf zum einen, aber auch so die letzten Ereignisse, die wir hier auch erlebt haben, ihn schon für den Moment da binden, würde ich sagen. Also schon eine gewisse Neugier hat, abgesehen davon, dass er bei Dalia sowieso da irgendwie das Gefühl hat, auf einer Spur zu sein. Also er wird auf jeden Fall in dem Dorf bleiben und auch dankend ein Dach über dem Kopf annehmen. Das auf jeden Fall. Also es wird schon als Bonus oder Belohnung für euch verkauft, aber es wird halt trotzdem auch von Samhold so ein bisschen dann auch damit vielleicht ein bisschen runtergespielt, aber das damit schon so ein bisschen so, da werden wahrscheinlich auch mal Leute aus dem Dorf vorbeikommen und mal ein Bier trinken wollen. Oder naja, Rahume muss halt auch irgendwie mal Brei in den Mund bekommen, weil wir noch nicht so richtig wissen, was wir mit ihr machen und damit es ihr gut geht. Also das wird er schon so runterspielen. Ihr wüsstet, worauf ihr euch einlasst, aber vielleicht auch nicht komplett. Aber ihr hättet auf jeden Fall eine Taverne. Ja, und Eras hätte auch nie gedacht, dass er für Infrastrukturthemen irgendwie Wegbefestigung mal irgendwann sich motivieren lässt. Von daher ist das schon okay. Also ich glaube, der kommt schon klar. Er probiert es auf jeden Fall. Mag diese Infrastrukturthemen, weil es ja einfach nur gekommen ist, weil ich nicht zugehört habe. Ja, naja. Ich glaube, bei Nix ist es so, dass sie ist ja eher so, sagen wir mal, personenscheu und so berührungsscheu. Das heißt, alles, was so um Raume kümmern, ich glaube, das wäre eher too much. Während sie vielleicht schon eher versucht hätte, irgendwie so auszuschenken. Aber ich glaube, da sie auch ähnlich wie Eras keinerlei Erfahrung in dem Bereich hat, hätte es wahrscheinlich einfach sehr viele sehr, sehr betrunkene Patreons gegeben, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wir hatten ja früher über Cocktails gesprochen, vielleicht die Mischung ein bisschen zu gut gemeint. deshalb, ich glaube, Nix hätte sich dann eher so auf, okay, sie geht halt irgendwie in so ein, sie ist eher so ein Schatten, entweder in der Taverne und hilft dann so nebenbei so ein bisschen, wie sie es halt kann, aber halt möglichst, also sie sorgt dafür, dass immer so die Gläser dann sauber sind oder halt alles aufgefüllt ist und aber eher so, hält sich eher so fern von den Leuten. Weil das ist dann der, oh, jetzt hätte ich fast gesagt, was der Person, die Nix halt so ist, das wäre dann, glaube ich, einfach zu viel für sie, dieses Ganze. Ich will nicht sagen Menschen, nachdem wir ja wissen, dass da sehr wenige Menschen sind. Aber ja, doch, ich glaube, sie, normalerweise wäre sie jemand, die einfach weiterziehen würde. Normalerweise, also nachdem das Abenteuer überstanden ist und nachdem sie offensichtlich nicht bekommen hat, was sie wollte. Aber sie hat, glaube ich, ein bisschen resigniert, was ihre Suche nach bestimmten Büchern angeht und muss sich jetzt erstmal wieder sammeln. Und vielleicht findet sie halt auch die Gruppe eigentlich ganz angenehm und fühlt sich halt, als hätte sie so ein bisschen Anschluss gefunden. Und ist deshalb, hat sich für die Taverne auch entschieden, da in einem Zimmer und versucht zu helfen, wo sie es kann. Den Namen hättet ihr belassen? Buttercreme und Nasenbluten? Oder hättet ihr versucht, das umzunehmen? Das Schild abzumachen? Nee. Richtig witzig, wenn da einfach Buchstaben fehlen würden, weil die beiden nicht so richtig talentiert sind, wenn es ums Handwerkliche geht. Mir ist tatsächlich noch eine Ergänzung eingefallen, nachdem ich dann doch jetzt mental so ein bisschen in Eras wieder reingeschlüpft bin. Und zwar würde sich tatsächlich die Situation als, ich nenne es mal Barkeeper, whatever, anbieten, um auch so ein bisschen was über die Bewohner des Dorfes zu erfahren und auch so ein bisschen sein Social Graph sozusagen zu erweitern. Also ich glaube, das ist schon was ihn auch in der Hinsicht, abgesehen von der ganzen cozy Higge Atmosphäre, abgesehen von den letzten Ereignissen, noch da hält, dass er da auch viel in Erfahrung bringen könnte. Mhm. Außerdem stelle ich mir gerade so ein fancy Elf so mit Shaker ziemlich fancy vor. Schon cool. Schon cool. Falls Eras das hilft, Dahlia kommt auch ab und zu mal vorbei und hilft so ein bisschen mit in Bezug auf Rahume oder vielleicht auch mal, weiß ich nicht, vielleicht kann ich ja mal ein Kürbissüppchen machen und das ausschenken. Azrael liegt dann meistens hinten im Regal, wo die Schnapsflaschen stehen und dirigiert und kommentiert so ein bisschen. Mal mehr, mal weniger hilfreich. Und sieht dabei dekorativ aus. Natürlich. Ist es denn so, dass euch der lokale Ruhm ein bisschen ehrt, sodass Leute schon das Wahrnehmen, dass Samhold auch dafür sorgt, dass ihr auch so anerkannt werdet, dass ihr da so ein bisschen Stand in dem Dorf inzwischen habt? Für die vielleicht auch kurze Zeit oder längere Zeit, die ihr schon da seid, aber ehrt euch das? Versucht ihr dem auszuweichen oder? Dahlia findet es einerseits natürlich schön, weil sie halt auch die entsprechende Anerkennung dafür bekommt, dass sie was getan hat oder versucht hat, alles zu geben, was sie geben konnte. Sie hat aber so ihre Bedenken, die ich jetzt noch nicht so äußern kann, aber eigentlich möchte Dahlia eher so ein bisschen unterm Radar bleiben und möchte nicht, dass sie zu sehr im Mittelpunkt steht. Sie hat nicht umsonst die Hütte weit außerhalb. Sie mag das Dorf, sie mag die Leute, die dort wohnen, aber eigentlich möchte sie eher so ein bisschen unterm Radar bleiben und dass sie jetzt so ein bisschen mehr auffällt und dass die Leute wissen, wer sie ist. Da hat sie so ein bisschen so ihre Bedenken. Dass es eventuell Leute erreichen könnte, die es nicht erreichen soll, oder Leute darauf aufmerksam werden, von außerhalb des Dorfes eventuell sogar. Ich glaube, Azrael genießt das eher ein bisschen. Also nicht zu sehr, weil man muss ja so eine gewisse Unnahbarkeit halten, so in sein, im Katzentum an sich schon, ist ja so eine gewisse Aloofness drin. und das will er sich natürlich auch nicht nehmen lassen, aber ne, wir wissen auch, Katzen wurden in Ägypten als Götter verehrt und das steckt halt auch noch irgendwie drin, ne? Also so eine gewisse evolutionäre, ja, bitte vergöttert mich. Deswegen das ist es so ein bisschen gemischter Gefühle, was das angeht. Also einerseits genießt das, andererseits ist dann nach 2 Wochen auch langsam mal gut. So. Weil man kann dann ja nicht mehr in Ruhe seine Bücher lesen, wenn ständig irgendwer kommt und sagt, hier, ich habe eine Maus für dich gefangen. Oder so. Mir fehlt das gerade ein. So Opfergaben. Genau. Ja, ich würde sagen, nix, komplette Überforderung und versucht einfach nur allem aus dem Weg zu gehen. Möchte auch eher ungesehen bleiben und ist sichtlich nervös, immer wenn jemand auf sie zukommt. Und Eras? Hat Fan, richtig Fan, der findet das super. Auch schön, auch vorne Bierzapfen und angeschmachtet werden. Okay, dann gebe ich euch noch mal ein paar Informationen noch mal so ein bisschen mit. Also wie gesagt, es sind 2 Wochen vergangen und es war schon mal ganz schön zu hören, dass wie ihr mit der Situation umgeht und auch, also ihr hättet das mit der Taverne auch ablehnen können, aber wenn ihr sagt, ach, na ja, ist ja vielleicht eine ganz schöne Situation, so, dann, aber klar, wenn zum Beispiel nichts mehr im Hintergrund sein möchte und nicht so im Rumbaden möchte und eher, weiß ich nicht, die Fässer reinrollt, nachts und keiner guckt oder sowas. Okay, das ist ja natürlich auch absolut möglich. Und in den 2 Wochen, muss ich sagen, haben sich aber, vielleicht habt ihr einen gewissen Rumdorf, aber die Probleme sind nicht gerade weniger geworden in den 2 Wochen. Es sind so mehrere Sachen passiert, die euch unterschiedlich wahr werden. Einerseits entweder, weil ihr halt schon länger im Dorf wohnt und deswegen halt wisst, ah, da kommen die Elfenohren wieder, schon länger dort einfach lebt und dafür so ein bisschen gespürt, aber vielleicht auch, dass ihr beiden als Außenseiter wieder dazugekommen seid, denn vielleicht auch, ja, so ein bisschen variiert das, wie ihr Informationen bekommen habt. Zum Beispiel das eine Thema, und das hat viel damit zu tun, klar, das mit dem Portal und diesem Absturz von dem Himmelskörper. Was ihr mitbekommen habt, ist, das war anscheinend im Umland war das schon ein Ereignis, dass man das dann auch wahrgenommen hat, dass da einfach mal so ein Himmelskörper runterkam. Und wenn man vielleicht auch nicht wusste, dass da hier ein Dorf ist, weiß man jetzt, da ist was runtergekommen. Und der Nebeneffekt war, innerhalb dieser 2 Wochen sind immer mehr irgendwelche Möchtegern-Abenteurer und Söldner und dergleichen in dieses Dorf geströmt, weil und Forschende ebenfalls, die irgendwie in das Dorf geströmt sind über die 2 Wochen. Ich meine, den Weg habt ihr jetzt schön ausstaffiert, dass die Leute das auch viel einfacher nochmal gefunden haben und einfach hinkamen. Also hat sich inzwischen in diesen 2 Wochen um das Portal herum, um diesen kleinen Krater, wo ja dieses Portal ist, so eine kleine, ich nenne es mal fast Zeltstadt aufgebaut. Und diese Zeltstadt besteht so irgendwie, es ist jetzt wie, als ob ihr so eine kleine Ministadt in der Stadt hättet. Es ist ja nicht wirklich viel super, super Platz noch da, weil man ja nicht davon ausgegangen ist, dass da plötzlich so ein Zustrom kommt. Also habt ihr da jetzt mit dem Dorf irgendwie lauter Abenteurer in ihren Zelten, wo schon so eine kleine Parallelstruktur aufgebaut wird, dass manche da irgendwie anfangen, auch schon mit Waren zu feilschen und dergleichen, oder Forscher sich dann beschützt von Abenteuern irgendwie um dieses Portal und dieses ganze Dorf irgendwie schon verändern. Und vor allen Dingen, wenn ihr in der Taverne aushelft, werdet ihr auch merken, die Leute sind eigentlich eher genervt von den ganzen Leuten, die da jetzt irgendwie sind. Es war mal nett, wenn mal wer kommt, aber jetzt sind halt so viele da, dass halt eigentlich nicht mehr wirklich irgendwie was funktioniert. Ihr wisst, dass Ximoxe seit einer ganzen Weile irgendwie nicht mehr wieder da ist. Das ist irgendwie passiert. Der ist irgendwie seitdem verschwunden, hat sich auch nicht irgendwie verabschiedet und ist auch, das wissen Dalia und Azrael, dass noch nie vorgekommen ist in der Zeit, wo ihr da wart. Er war eigentlich immer da und eigentlich Gottes Willen auch, also wenn er nicht gerade geschlafen hat, zu jeder Tageszeit irgendwie zu einladen zu der Diskussion oder dergleichen, gar kein Problem. Aber wir wechseln doch einfach mal so ein bisschen und gehen in eine Szene rein. Und zwar erzählt Samhold gerade eben genau diese Sachen. Eras ist irgendwie gerade noch nicht da. Der ist anscheinend irgendwie entweder zu spät oder wollte irgendwie noch mal was holen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen später am Tag. Und ihr hattet euch ja eigentlich dafür verabredet, um so ein bisschen mal alles zu besprechen und so ein bisschen durchzusprechen und was man jetzt, hat euch um euren Rat gefragt. Und naja, ist aber jetzt geschlossen für euch jetzt noch die Taverne in dem Moment. Also da ist jetzt nicht, dass da irgendwie alle Leute sind. Und Nyx, Azrael und Dalia, wir steigen insofern so ein, Samhold, ihr sitzt da mit eurem Getränk eurer Wahl an diesem Tisch schon seit einer Weile und komm, da ist doch hier mal, machen wir doch hier wieder ein kleines Feuerchen an. Und Samhold fing schon an, leicht verzweifelt irgendwie so Sachen aufzuzählen, so die irgendwie schief laufen. Er meint zum Beispiel, wir konnten das mit den Goblins auch inzwischen nicht mehr regeln. Jetzt sind die noch sauer geworden und haben jetzt irgendwie schon, jetzt hören wir sogar schon aus dem Süden, dass ab und an viel verschwunden ist. Und Gib und Gob, die haben sich auch schon im Haus zurückgezogen. Da kann man inzwischen auch nicht mehr vernünftig mit denen handeln. Die haben sich irgendwie verbarrikadiert. Vielleicht sind sie auch gestört von den ganzen, von dieser Heuschreckenplage, die uns da begegnet hier, diese Zeltstadt, diese ganzen Abenteurer, und das ist nicht vernünftig. Dann haben wir immer noch diesen Lautwasser, was jetzt anfängt mit Steuern, dass wir hier Steuern bezahlen sollten auch noch, dass wir ja angeblich Hoheitsgebiet dergleichen wären, weil wir uns nicht getroffen haben. Oh, diese ganzen Abenteuer machen unsere ganze Infrastruktur kaputt. Unsere Dorfbewohner sind eigentlich mehr drinnen als draußen. Unser jährliches Fest droht jetzt auch zu platzen. Und es ist einfach. Ich habe mir Bürgermeister sein eigentlich viel einfacher vorgestellt. Wisst ihr das? Ich dachte, da sitzt man nur und winkt nett. Oder spielt mal beim Fest mal kurz auf. Und er wirkt wirklich von seiner Art, über die letzten zwei Wochen, es türmen sich so quasi, also wenn man auf seinen Schreibtisch blicken würde, würden sich so die Dokumente türmen. Also Sachen, die er regeln müsste, aber dass er nicht alles hinkriegt irgendwie. Es ist echt blöd. Es ist echt richtig blöd. Ich kann dir als Detail noch mitgeben, Dalia, das Ei von Daxel hast du immer noch. Das wurde dir irgendwie nicht in der Zeit irgendwie abgenommen. Dann hatte Samhold noch erwähnt, dass diese ganzen Reparaturarbeiten eigentlich so ziemlich, das ist das eine der wenigen Sachen, die abgeschlossen sind, die Reparaturarbeiten vom Dorf, die Fenster, die Türen. Naja, notdürftig konnten wir das soweit wieder alles reparieren. Aber es ist halt irgendwie, es läuft überhaupt nichts. Es läuft überhaupt nichts. Und unsere Dorfbewohner sind auch noch immer noch paralysiert und niemand hat eine Lösung dafür. Ximox ist auch weg. Der hätte vielleicht was machen können. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mir wachsen wirklich die Probleme über den Kopf. Und er schaut so ein bisschen hilfesuchend zu euch, als ob ihr plötzlich einfach so eine Lösung wissen würdet. Also die Taverne läuft einwandfrei. Da bin ich ja zumindest froh, dass das übernommen wurde von Eras und von Nyx. Aber ist das nicht auch diese ganzen Abenteurer, die trinken und doch das ganze Ale bestimmt weg? Sind die nicht auch und bezahlen die überhaupt häufig? Und was ist mit Samenpicker? Ich habe gehört, da gibt's auch noch Ärger. fragt so zunächst, weil Eras ja irgendwie noch nicht da ist. Dalia, wolltest du... Also, okay. Also, Nix so ein bisschen zuckt mit den Schultern und sagt, die Kasse stimmt. Na ja, immerhin eine Sache dann. Dann immerhin eine Sache, aber mir wird so ein bisschen wirklich bange um das ganze Dorf. Ich weiß nicht, wie lange dieses Portal ist, ja eigentlich auch immer noch das Problem. Ich meine, das ist ja immer noch da. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas damit anfangen konntet inzwischen, aber jetzt meinen die ja alle, hier gäbe es irgendwie ein Abenteuer zu erleben. Man müsste dieses Portal erforschen und böse Magie aus Tai und man könnte ja und ich dachte eigentlich, wir sind ein sehr langweiliges Dorf und wollte das auch so bleiben lassen. Vielleicht müssen wir diese ganze Abenteuerschar da einfach verscheuchen. Also ich wüsste jetzt nicht wie, aber vielleicht werden wir die ja irgendwie los. Wir sorgen einfach dafür, dass es hier keine Abenteuer mehr gibt. Also muss das Portal weg. Ja, vielleicht fangen wir ein bisschen kleiner an und gehen zu den Goblins und sagen denen mal, ey, wenn ihr nicht wollt, dass hier 15.000 sehr gelangweilte und sehr übermotivierte Abenteurer vorbeikommen und euch kurz und klein hauen, dann hört ihr auf, das Vieh zu stehlen und wir sind wieder für alle Freunde. Oder wir besorgen uns noch so eine Skelettkuh und schicken die vorbei. Das sollte die bestimmt auch ordentlich einschüchtern. Das habe ich auch wirklich immer noch nicht verstanden. Ihr habt wirklich gesagt, das sind Skelettkühe im Wald südlich von hier? Ja. Wirklich. Wir waren alle dabei. Wir können es alle bezeugen. Fürchterlich faszinierend. Die hat sehr geklappert. Ich bin etwas unsicher. Ich muss sagen, ich habe zwei Seiten aus dem Buch von dieser Magierin gefunden, glaube ich. Sehr interessante Sachen drin. Das erzählst du uns jetzt erst? Naja, euch hilft es ja nicht. Meint ihr nicht, es kann uns irgendwie helfen, irgendwas? Habt ihr einen Gedanken, warum? Das ist ja auch noch das Ding. Ich hab überhaupt gar keine Ahnung, warum diese Magierin überhaupt herkam. Ob das sowieso passieren sollte, dass hier ein Phänomen so dieser Brocken runterkommt? Oder hat sie das gemacht? Ich weiß auch das nicht wirklich. Stand da irgendwas? Können wir... Ist es überhaupt wichtig? Ich weiß es nicht. Nein, es war hauptsächlich Bildung magienutzerischer Natur. Also ich habe meine Flügel in der magischen Schule ein wenig gestreckt. Das ist alles. Ich kann euch die Seiten gern zeigen. Das ist ja wirklich magischer, sehr trocken magisch akademisch. Ich dachte an irgendwas, was unsere Probleme jetzt lesen könnte. Also ihr seht, wir haben hier wirklich einige Probleme hier im Dorf und ich weiß nicht wirklich, ich kann auch nicht einfach als Bürgermeister mich hinstellen und die ganzen Leute irgendwie verscheuchen. Es ist ja wirklich sehr nett von euch, dass ihr auch geblieben seid und dass ihr beiden, deutet zu Azrael und Dalia, dass ihr nicht einfach geflüchtet seid, weil es hier zu aufregend wurde, aber ich bin, um ehrlich zu sein, etwas überfordert mit dem, was irgendwie von mir gesehen, verlangt wird. Und ich meine, ihr habt vielleicht einen ganz guten Stand. Ich meine, die Dorfwohner hören ganz gut auf euch. Und ja, vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, irgendwie die ganzen vier verschiedenen Probleme irgendwie zumindest in die richtige Richtung zu lenken. Nun, Summer, du warst ja vorher ohne Ramona schon überfordert. Dass das jetzt nicht besser wird, ist ja irgendwie auch klar. Und ich würde dir gerne widersprechen, aber ich kann nicht. Nun, Dalia, da du jetzt unsere, das streckt sich sehr demonstrativ, Anführerin bist, vielleicht suchst du dir ein Problem aus und wir kümmern uns drum. Also ich wäre ja eher dafür, dass ich diese Rolle wieder abgebe, das war nur, um die Wege zu befestigen. Ach, du machst das so gut. Ich stelle mich gerne als dein Berater. Ja, genau, das ist nix. Ich weiß nicht, vielleicht Eras könnte das auch machen. Ich glaube, das wird er super machen. Ja. Aber der kommt nicht von hier. Das ist, der kennt die Wege doch noch gar nicht. Wenn er die Wege kennt, dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Aber ich meine, außerdem ist er nicht trinkfest. Wer braucht einen Anführer, der nicht trinkfest ist? Also ich weiß nicht. Interessante Anforderung an die Rolle. Er klagt euch noch weiterhin so ein bisschen irgendwie verschiedene kleinere Sachen, die irgendwie auffällig geworden sind, wie zum Beispiel, dass Lorella Federschuh, die eine gute Erfinderin, Felsengnom, Lorella Mugi Federschuh, Entschuldigung, das Mugi dürfen wir nicht vergessen, dass irgendwie auch da der normalerweise war sie ja immer dafür zuständig, dass sie mit Tauben irgendwie Nachrichten hin und her, und das war auch ganz nützlich, um einfach mal Nachrichten irgendwie nach Lautwasser zum Beispiel zu bringen oder noch weiter weg. Inzwischen ist sie auch irgendwie unterwegs, und das ist irgendwie hängt irgendwie nur ein Schild an ihrer Tür, dass sie halt zu einer Expedition aufgebrochen ist und bald wieder da ist, aber auch dadurch natürlich der Verkehr von den Tauben irgendwie eingeschlafen ist. Dann ist es irgendwie so, dass selbstständig eine alte Kriegerveteranin namens Kino angefangen hat, irgendwie mit 3-4 aus dem Dorf einfach random eine Miliz aufzubauen, so eine Art Stadtwache, aber auch irgendwie, weiß nicht, ohne dass er irgendwie gefragt wurde, ohne dass er gesagt hat, okay, es gab wohl irgendwie vorher schon mal Anstellen. Ich glaube, im letzten Abenteuer hatten wir das auch ganz kurz einmal im Nebensatz erwähnt. Aber auch das ist es irgendwie super viel einfach, was schief läuft in dem ganzen Dorf. Und er die klagt. Die sollen alle wieder weg. Ja, das. Die sollen alle weg. Dieser Tourismus. Ah, werden die Mieten so hoch. Das Dorf war so schön. Das Dorf war so ruhig. Da hast du deine Anführermotivation gefunden. Aber ich möchte doch nicht. Oh. Und Dahlia legt so so die Hand an die Stirn und macht nur den Kopf runter und sagt einfach gar nichts mehr. Sie weiß eigentlich schon, die Rolle hat sie jetzt inne, ob sie möchte oder nicht, aber sie möchte wirklich überhaupt nicht. Komplette innerliche Überforderung. Keine Sorge, wenn sich Eras erstmal bewiesen hat, dann kann er die Rolle gern übernehmen. Und das ist ein schönes Stichwort. Er weiß nur noch nichts von seinem Glück. Das ist ein schönes Stichwort, weil lass uns mal kurz gucken, was Eras eigentlich gerade eben macht. Warum wärst du zu spät zum Treffen eigentlich gekommen? Also du bist noch nicht da, aber was wäre der Grund gewesen, dass du zu spät kommst? Hast du vielleicht verschlafen? Wolltest du irgendwas mitbringen? Ich meine, du hast ja jetzt auch deine Pflichten. Ja, wir befinden uns ja gerade in der Taverne, ne? Du noch? Also die anderen ja, aber du noch nicht. Genau, die anderen. Warum? Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass Eras in den Bücherregalen nach, ich sag mal, effektiven Möglichkeiten zur Getränkezubereitung und ich will jetzt nicht sagen, dass er da nach Geschäftsideen recherchiert, sondern eher so, hey, wie kann man ein erfolgreiches Geschäft weiterführen? So nach dem Motto. In welchem? Dass er da bei Dahlia oder wo hättest du das geguckt? Weil du wärst ja nicht. Buch. Oder wo hättest du das, wo würdest du dich gerade befinden, wenn du dich ja gerade nicht in der Taverne befindest? Naja, also er hätte wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, aus dem Bücherregal sich ein Buch geschnappt und draußen irgendwo gelesen, vielleicht eine ruhige Ecke gesucht, weil, weiß ich nicht, vielleicht brauche er auch so ein bisschen den Abstand zur Arbeit, um sich mit der Arbeit zu beschäftigen, I don't know. Und gleichermaßen möchte er vielleicht auch sich in Ruhe seinen Studien widmen, die sich um die Zubereitung von Getränken und das, sanfte Anheben von Preisen, sich da sozusagen ein bisschen aufschlaut, und wahrscheinlich würde er sich irgendwo am Dorfrand irgendwo niederlassen und diese Bücher in einem sehr schnellen Tempo lesen, um alles an Wissen daraus zu ziehen. Du kannst dir, in den 2 Wochen hast du bestimmt irgendwo eine schöne Ecke gefunden, wo du dich irgendwie hinsetzen kannst und wo du irgendwo, man, dann hättest du kein Feuer, dann hättest du bestimmt hier so ein bisschen irgendwie mal so an so einem kleinen Bächlein oder sowas ein bisschen in Ruhe und lesen. Und der Trubel ist ja auch aus dem Dorf vielleicht einfach super nervig irgendwann. Also um sich da mal in Ruhe hinzusetzen. Vor allem in der Taverne, wenn ständig irgendwelche besoffenen Abenteurer an die Tür klopfen und noch mehr Alkohol wollen, ist wahrscheinlich nicht der beste Moment zum Lesen. Und vielleicht, ja gut, dann hast du vielleicht ein bisschen die Zeit vergessen, aber du musst ja auch irgendwie mal gucken, ja, Rezepte, Buchhaltung, was macht man eigentlich als Tavernenwirt alles und so. Und das, was du dir irgendwie anlesen kannst dazu, das ist ja keine schlechte Idee. Ich muss dich jetzt aber einmal, Outgame gerade eben einmal kurz, ich würde dich gerne einmal bitten, in den zweiten Aufnahmekanal ins Besprechungszimmer einfach mal zu gehen, weil es da was gibt, was ich mit dir in-game mal so ein bisschen besprechen muss. Das heißt, Alina, du darfst auch leider jetzt nicht rüberlaufen. Es gibt so ein bisschen was, was ich kurz dir mitgeben muss als Szene, wo du gucken musst, was du draus machst. Und die anderen... Muss ich antworten, dann mache ich die Tür zu. Dann hört sich's nicht. Ja. Also ich mach die Tür zu. Mach du die Tür zu. So, achso, hört, glaube ich, gar nicht. Okay. Wir hören sie nicht, weil sie das Mikrofon aus hat, aber ja, alles gut. Ja. Ich hab gesagt, du brauchst die Tür nicht zu machen. Ich höre auch so nicht, ich höre nur ein Geplätscher. Ich habe kein Kuh voll laut. Dann muss ich euch nur kurz nochmal gerade eben bitten, dass ihr vielleicht ihr euch mit ein bisschen Rollenspiel am Tisch mit den Getränken vielleicht ein bisschen unterhaltet. Und ich wechsle einmal kurz mit Eras rüber ins Besprechungszimmer. Weil es gibt da so ein paar Sachen, die müssen wir kurz besprechen. Wir beeilen uns, aber wir müssen mal kurz rüber. So. Wir sind immer noch da. Wir sind kurz rüber gewechselt, denn ich muss dir ein bisschen was sagen, was da passiert und was vielleicht erstmal besser ist, wenn du das für dich erstmal nur weißt. Du sitzt da an deinem kleinen Bächlein und liest schon für eine Weile. Vielleicht bist du auch jetzt noch gar nicht zu spät. Aber was sich da auftut, und das passiert normalerweise nicht, ist, dass sich ein Portal auftut in ungefähr 5 Metern Entfernung. Das bekommst du auch mit. Es gibt auch so ähnlich, wie du das gerade gehört hast, auch so ein bisschen das Geräusch irgendwie. Und du siehst, wie in dem Moment Elfen durch das Portal schreitet. Erstmal ein gerüsteter Elf in einer halb entspannten Pose, aber trotzdem die Waffe an einer Hand, schreitet durch. Mittelstark gerüstet, also jetzt kein voller Soldat, aber jemand, der schon wo Geld in Dekor geflossen ist, der sogleich auch die Umgebung irgendwie absondert und wahrnimmt, okay, ich stehe anscheinend an so einem Waldrandgebiet irgendwie und da hinten sich irgendwie Häuser und dergleichen und da sitzt jemand und er geht dann 3 Schritt weiter, so circa. Diesen Mann kanntest du nicht. Wen du aber kennst, ist das Herr Ephyrion, den du kanntest, der dich eigentlich in das Dorf überhaupt erst hingeschickt hat oder auf die Reise, in pompös überzogenen elfischen Klamotten dort durchgeht, sich nahe bei seinem Leibwächter oder Krieger dann dementsprechend hält und auch eine dritte Person, ein weiterer Krieger in ähnlichem Dekor, ähnlicher Ausrüstung, kommt ebenfalls hervor und das Portal fällt langsam aber sicher auch wieder in sich zusammen. Und die drei mustern erstmal die Umgebung und dass sie anscheinend nicht auf einem Weg stehen, sondern so halb im Schlamm, was auch gerade unserem adligen Ephyrion nicht so ganz gut gefällt. Und was wäre deine erste Reaktion bei dem Ganzen? Ich glaube, Eras würde im ersten Moment für sich das elfische Wort für Scheiße flüstern und überlegt für den Moment, ob er tatsächlich versucht, irgendwie sich sozusagen unauffällig verhält, so nach dem Motto, ey, was macht ihr hier? Ich bin hier nur, ich lese hier nur, ich kenne sie gar nicht. Oder ob man ihn wirklich erkennt, weil ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch so seine Robe und so gegen einfachere Kleidung getauscht hat, einfach weil es ein bisschen bequemer ist, maybe. Ja. Voll bequemer als eine Robe. Naja, stellen wir uns vor, es ist bequemer als eine Robe. Und ich glaube, er wird trotzdem, weil es halt auch gewohnt ist, irgendwie da, also die, wie sagt man, die Verhaltensregeln der Elfen, keine Ahnung, irgendwie zu wahren, dann doch sich aufrichten und langsam sich nähern. Okay. Die beiden Wachen beäugen dich so ein bisschen, aber von dir scheint ja unmittelbar keine Gefahr auszugehen. Und Herr Ephyrion scheint auch erstmal sichtlich erleichtert und breitet so ein bisschen mehr für sich selbst, mehr so die Arme aus und sagt, ah, herrlich, herrlich, herrlich, es hat funktioniert, das ist doch wunderschön. Ich denke, ihr Eras war der Name, richtig? Ihr. Und also während er spricht, würde Eras sich auch dann nochmal ein paar Schritte nähern, nachdem er das dann auch so als direkte Ansprache, Anrede irgendwie wahrgenommen hat und dann auch sehr überschwänglich verbeugen, was auch so ein bisschen out of place wirkt, weil er halt gar nicht so gekleidet ist, als würde er sich so bewegen und vielleicht fällt das auch seinem Gegenüber tatsächlich auch auf und er versucht trotzdem in gewohnter Höflichkeit, überschwänglicher Höflichkeit, Lord Ephyrion, es ist mir eine Ehre, Sie wiederzusehen. Wir können uns die Formalitäten hier in diesem Bauerndorf, glaube ich, sparen. Er scheint ja dort zu sein, wo wir auch vermutet haben, in diesem unbekannten Dorf, was nirgendwo verzeichnet ist, wo dieser Himmelskörper niederging. Wir haben festgestellt, ihr seid schon länger als 2 Wochen am selben Ort. Das heißt wohl, ihr hattet Erfolg. Und Eras überlegt für einen Moment, woher sie einfach wissen, dass er sich da aufhält und ist sich gar nicht so ganz sicher, ob irgendwas, versucht irgendwie wahrzunehmen, ob irgendwas an ihm anders ist, so wie so eine Art magischer Peilsender oder so, aber kann sich irgendwie gerade nicht so erklären, woher die Erkenntnis tatsächlich kommt, ob er beobachtet wurde oder ob. Mach doch mal eine Intelligenzprobe einfach mal auf Intelligenzprobe 12. Sprich ganz gerade 12. Musst du ja treffen oder drüber 17. kommen. 17. 17 plus 3, 20. 20. Aber keine sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo ist mein Den will ich dir jetzt nicht. Den hier wollte ich dir geben. Das Einzige, was du dir erklären kannst, wie sie dich gefunden haben sollen, ist, dass sie den Gegenstand, den die dir mitgenommen haben, magisch eingestimmt haben. Und zwar haben sie ja diese Portalkreide dir mit eingesteckt, die auch eine Portalkreide ist, aber wenn sie diesen Gegenstand magisch eingestimmt haben, wäre das durchaus mit einem gewissen Aufwand, ja, aber es wäre machbar, dass die dann dementsprechend auch wüssten, wo du dich grob irgendwie befindest oder ob du grob deine Position irgendwie änderst. Jetzt nicht punktgenau, aber schon so, dass man weiß, okay. Und das wiederum würde sich so ein bisschen decken mit, wenn man das von weiter weg irgendwie wahrgenommen hat und wenn das die Nachricht macht, dass da irgendwie ein Himmelskörper runtergekommen ist, ja. Du kannst es dir erklären. Auch wenn er das jetzt sich dann doch bei reifer Überlegung erklären kann, würde er es trotzdem nicht ansprechen, weil er schon so irgendwie seinen Platz kennt, sag ich mal. Und er antwortet auf die eingangs gestellte Frage halt nur mit: Lord Ephyrion, ich arbeite tatsächlich noch immer hart daran, eure Tochter Ari zu finden. Es gibt einige Spuren, die weitläufig in der Gegend verstreut zu sein scheinen, aber und er hält kurz inne und es ist ein Sekundenbruchteil, aber für ihn spielt im Kopf wirklich nochmal so die ganzen Ereignisse irgendwie der letzten Wochen und auch ja, speziell diese ganzen ersten Eindrücke nochmal im Kopf ab und so richtig wohl fühlt er sich jetzt nicht dabei, sofort zu sagen, hey, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ihm ist schon klar, hey, das ist jetzt hier irgendwie Pflichtbewusstsein und so weiter, hat er schon. Er will jetzt auch nicht lügen, aber er will halt auch nicht sofort mit der Sprache rausrücken, weil eigentlich weiß er es halt auch nicht so genau und er hat auch, wenn er ehrlich ist, nicht so wirklich einen Einblick, was das für, Dahlia bedeuten würde, wenn sie diese gesuchte Person ist. Mhm. Von daher versucht er gerade wirklich er versucht so wenig wie möglich zu lügen, aber gleichzeitig so wenig wie möglich die Wahrheit zu sagen. Und ich glaube, dadurch, dass er selbst so semi-adliger Herkunft ist, ist ihm das auch nicht neu, das zu tun. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Also du hattest es ja eben soweit erstmal vorgebracht, dass du noch soweit suchst und guckst und tust. Und er übergeht dich fast ein bisschen unfreundlich und meint dann zu dir, wir haben die Belohnung natürlich auch gleich mitgenommen. Wenn ihr uns zeigen würdet, wo, oder wird ihr uns vielleicht sagen könntet, wo wir hier unterkommen können. Ich hatte vor, für eine Weile hier da zu sein. Und ihr könntet mich unterrichten, was hier wäre. Außerdem ist es bestimmt interessant mit diesem Naturereignis, was hier passiert ist. Und ich meine, wenn ihr dann das alles abgeschlossen habt, hätten wir die Bücher da, die ihr bräuchtet. Und die Ressourcen gäbe es natürlich drüben. Aber diese Bücher, wir hatten rausgesucht, Prinzipien der dramaturgischen Transmogrifikation. Und wir hatten auch experimentelle Techniken und Methoden mitgenommen. Da sollte sich bestimmt etwas für euren Zustand finden. Das Dorf ist in diese Richtung? Während er so zuhört, spürt er das, wie seine Hände immer schwitziger werden. Und bevor er überhaupt irgendwie darüber nachdenkt, hey, da könnte eine Lösung für all seine Probleme, ne, all diese, hey, ich möchte mal kurz was zaubern und auf einmal ist dieser Frosch ein Schaf und auf einmal ist die Nase lang und jetzt sind die Haare grün. Das sind alles so Sachen, das sind noch die witzigen Momente. Ja. Tatsächlich ist es für ihn wirklich so eine Zerreißprobe gerade und das Erste, was aus ihm herausbricht, ist Lautwasser, mein Lord. Lautwasser. Hier in dem Dorf. Hier im Dorf, dieses Ereignis ist nun ja ein Magnet für alle möglichen dahergekommenen Abenteurer. Und ihr wollt euch wirklich nicht mit diesen Amateuren abgeben. Aber ich habe gehört, dass die Spur bis nach Lautwasser reichen sollte. Und vielleicht, ich meine, wir sprechen von eurer Tochter, die ganzen Steuern, die da eingetrieben werden sollen. Und es klingt so nach Politik, die da einfach neu, also ein neuer Wind von Politik. Es klingt wirklich nach eurer Adi. Es muss so sein. Oh, eine Täuschenprobe hätte ich ganz gerne. Das hat mir sehr gut gefallen. Auf 9. Hast du sehr schön. Täuschen wäre, ich hab auf D&D Beyond gewechselt. Das wäre Persuasion, ja. Oder? Ich gucke gerade. Ja. Persuasion. Oh, da ist es also sogar geübt mit plus 4. Ja. Und das ist eine 17 plus 4. Moment. Oh, okay. 21. Okay, okay. Die Würfel bestätigen mich. Und er saugt diese Worte so auf und hinterfragt das auch gar nicht. Oh, also ist das nur die Durchreise? Ja, nur gut, dann, nun, aber trotzdem müssten wir noch irgendwie einen Tag verweilen, mindestens, um uns dann weiter nach Lautwasser aufzumachen. Ach, wir würden uns wahrscheinlich nur kurz am Dorf umschauen. Ich meine, dieses Naturereignis ist trotzdem interessant und einen Tag länger wird meine Tochter ja auch noch verleben können. Bestimmt. Und es sieht ja auch recht beschaulich hier aus. Nun, dann sehen wir uns später im Dorf. Dann, aber ihr wisst ja, wenn ihr, wir sind bestimmt einen Tag da, wenn ihr vielleicht schon mal das Buch später hineinschauen wollt oder dergleichen, soll das kein Problem sein. Ich möchte euch ja nicht übers Ohr hauen, wisst ihr? Tut ihr ja einen wichtigen, wichtigen Dienst für euer Haus und naja, ihr solltet auch reich belohnt werden. Eras verbeugt sich krass überschwänglich, fast schon ein bisschen zu weit, dass der Kopf tatsächlich tiefer als die Knie sind und er merkt, wie 2-3 Tropfen Schweiß so in die Wiese tropfen und er sagt nur, Leute, Elfhörer, ich danke euch so sehr, aber bitte, bitte seid vorsichtig. Ich sehe eure Wachen und er nickt so einer zu, als würde er nochmal bestärken, hey, ihr seid total toll ausgewählt, ihr seid top, Jungs, macht einen guten Job. Und er sagte dann nur noch, wenn ihr euch diesen Kater anschauen wollt, es ist so ein oh, also ich weiß, eure Magie und ich möchte sie gar nicht irgendwie groß. Also eure Zeit ist so kostbar. Bitte, ich kann Ihnen nur euch nur empfehlen, schaut euch den Krater an. Dieses, naja, in seinem Aggregatzustand veränderliche ja. Portal. Es ist wirklich. Und das werden wir tun. Vielleicht möchte er gerade so ein bisschen abnerden, aber er merkt auch, okay, jetzt hat er so den Bogen überspannt und geht 2-3 Schritte zurück und zeigt so in die Richtung. Und fragt sich, wie er aus der Situation jetzt das Beste machen kann. Okay. Naja, wenn du es schon so einlädst, dann nickt er dir so zu, leicht dankend, und sitzt sich dann mit seinem Trupp etwas. Ja, es ist halt, der Weg ist da so ein bisschen nicht so, und er ist vielleicht auch so ein bisschen etipetiert, dass er da nicht so in dem letzten Schlamm tritt irgendwie, und setzt sich so grob in Richtung des Dorfes. Und du könntest auch zu den anderen stoßen oder hättest du was anderes vor? Also zur Taverne oder woanders hin? Zu den anderen stoßen, wo ihr euch eigentlich treffen solltet? Tatsächlich würde der Eras von vor 2,5 Wochen oder so wahrscheinlich Reis ausnehmen für den Moment und sich denken, ey, nee, ich gebe mir das jetzt nicht. Ich habe nichts gesehen, ich weiß nichts. Ich gehe jetzt nach Lautwasser oder whatever. Also langsam macht sich dann doch so ein sozialer Aspekt bei ihm bemerkbar und ich bin mir sehr sicher, er würde jetzt versuchen, irgendwie Dalia zu warnen, ohne ihr direkt zu sagen, dass er weiß, wer sie sein könnte und wer da auf dem Weg ist. Ich glaube, er wird sich jetzt auf dem Weg zur Taverne machen, so nach dem Motto, hey, ja cool, geht ihr mal da zu dem Portal und er geht zur Taverne so nach dem Motto, ey, ich wohne ja da, ich muss da jetzt eh noch hin. Bis später. So, in höflich natürlich. Dann machen wir das doch einfach so. Wir gehen rüber wieder in den Kanal und du kommst einfach dann dazu, wenn du sagst, es passt gerade eben, dass du einfach dann die Tür reinkommst. Dergleichen. Wenn du sagst, du kannst halt auch was auf dem Zwischenweg irgendwie noch mitnehmen, machen, tun oder sowas, das kannst du ja dann, musst du nicht verraten. Und dann kommst du einfach zu den anderen und wir gehen wieder rüber. Okay? Okay. Bin ich aber sehr gespannt, was du mit der Situation jetzt machst. Ich auch. Okay. Moin. 9. Hi. Mund voll 9. Da sind wir wieder. Moin. Da sind wir wieder. Wir hatten, welcome back. Ja, wir hatten Hello. Was. Wir hatten Hi. Ein bisschen was zu klären. Oh, hier müssen wir wieder rein. So, oh, schön. Wir mussten ein bisschen was klären. Ich hoffe, es war nicht zu lange, aber das war. Wir haben Kuchen gegessen. Ach, schön. Es ist jetzt die Frage, wessen Tonspur kommt denn dann nachher in den Podcast? Unsere oder die eure? Weil sonst haben wir ganz viel Rollenspiel für die Tonne gemacht. Das ist für euch. Das ist doch trotzdem nicht schlecht. Das ist gar nicht schlimm. Was ist denn passiert, wenn ihr das zusammenfassen müsstet? Wir haben Dalia als unsere Anführerin bestätigt. Oh. Und sie will nicht. Und wir haben Kuchen gegessen, Dinge gepitcht, um sie anzuzünden und festgestellt, dass wir nicht wissen, ob Nix gut stricken kann, nur weil sie viel strickt. Und wir haben festgestellt, dass du uns nicht genau gesagt hast, was es heißt, dass das Portal sich verfestigt hat. Ist es jetzt irgendwie wie Glas? Kann man immer noch durchgucken? Ist es irgendwie wie so ein Pudding oder? Ja, Pudding. Also irgendwie so, das ist, wo es vorher eine Masse war, wo man irgendwie durch konnte oder durch hätte gekonnt, ist es jetzt irgendwie wirklich so eine verfestigte Masse, wie fester Pudding irgendwie, der. Das, war auf dem Boden, ne? Ja, genau, genau. Also so. Aber kann man immer noch durchgucken? Auch nicht. Das Ding ist halt einfach super unpraktisch geworden, wenn man irgendwie ein Portal erwartet. Man kann da nicht mehr durchportalen. Was vielleicht ja auch gut ist, weil seitdem ist auch nicht irgendwie was durchgekommen, aber es ging ja auch nichts durch. Aber wir buddeln das zu. Ja, stimmt, wir müssen einfach, wenn uns die Abenteurer dabei sehen, zählt das, glaube ich, nicht. Unsere Lösung für alle Probleme ist nämlich einfach, den Abenteurern den Sinn und Zweck zu nehmen, indem wir die Abenteuer vor denen lösen. Und wenn das nicht passt, zünden wir die Zeltstadt an. Oh. Okay. Zu meiner Verteidigung, Dalia war dagegen, hat gesagt, sie hat es nicht gehört, aber sie will. Du warst nicht dagegen, also. du warst backen. Habt ihr noch irgendwas, also Samhold, weiß nicht, habt ihr irgendwie, Samhold, nehme ich an, hat das auch mitbekommen? Er hätte sich wahrscheinlich jetzt nicht aktiv eingemischt, aber... Ach, der war noch da, ich dachte, der hatte sich... Stimmt, schon. Ja. Oh nein. Der wäre höflich gegangen irgendwo. Sonst hätte er sich nochmal zurückgezogen. Keinen Kuchen abbekommen. Sonst hätte er sich nochmal zurückgezogen. Irgendwie wäre nach einer Weile auch wieder an euren Tisch. Und ja, hätte so, sich so ein bisschen den Stuhl wieder rangerückt. Nachdem er so ein bisschen aus dem Fenster geguckt hat irgendwie. Und meint dann zu euch, ja. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich bin immer noch fürs Verscheuchen. Und ich glaube, es ist nachhaltiger, wenn wir denen das Ziel nehmen. Weil wenn wir sie verscheuchen, kommen sie wieder. Und dann sind es nur noch mehr. Oder wir nehmen ihnen ihre Zelte. Dann sind sie ja auch in 2 Wochen wieder da, wenn sie sich neue Zelte geholt haben. Ja, das Problem, was ich vielleicht dabei nicht erwähnt habe, ist, dass, naja, Lautwasser mit einem Vertreter ja jetzt inzwischen hier hinkommen will, nachdem das mit dem Treffen leider nicht funktioniert hat. Und naja, der Vertreter ist Tabor Zazrek und er wird halt ins Dorf kommen und er hat schon angemeldet, dass wir alles so bleiben lassen sollen, weil wir in so angeblich seiner Geschichte in das Hoheitsgebiet von Lautwasser kämen und somit hätten sie alle Rechte an eventuellen Naturereignissen, die hier runtergegangen sind, und ihr seht meine Zwickmühle dann dabei, die noch zu der Zwickmühle oben drauf kommt. Also wenn ihr den auch noch betreiben könnt. Deine Zwickmühle ist nicht unsere Zwickmühle. Samhold. Wir kümmern uns um die Sachen und dann sind sie weg. Und wenn er dann kommt, dann ist nichts da. Nie da gewesen. Was hätte ich bloß gemacht ohne euch? Was hätte ich bloß gemacht? Dann hätten wir hier so ein Portal. Dann hätten wir hier jemanden aus Time mit Untoten und wer weiß, was noch alles kaputt gegangen wäre. Es ist aber alles gut gegangen. Es ist alles gut gegangen. Richtig, Chef. Dalia, immer das Positive. Dalia haut immer so auf den Tisch. Wo du auf den Tisch haust, hörst du plötzlich etwas. Und du hörst, du hörst, dass jemand etwas flüstert, was du hörst. Wahrscheinlich bekommst du irgendwie eine Nachricht oder dir flüstert jemand was. Irgendwas kommt da rüber. Ist das für mich direkt offensichtlich? Ist das für mich direkt offensichtlich, dass das wahrscheinlich nur ich höre gerade oder... Ist das so Stimme im Kopf mäßig? So das voll, Gespräch voll geht weiter zwischen den anderen, ja. Also das sieht stark danach aus. Oder hört sich stark danach an. Kommen! Talia hält sich die... Wer du bist, verstecke dich. Verstecke dich. Ist schön, dass auch so ein bisschen das Audio outcuttet dazu. Das passt gerade eben schön. Ungewollt passen.